Zum Tag des leuchtenden Sterns sandte der Präsident des Staates Palästina Mahmoud Abbas dem Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb. Der Blumenkorb wurde am 13. Februar vom Mitglied der Botschaft des Staates Palästina in der DVRK, einem zuständigen koreanischen Mitarbeiter, übergeben.